So let's turn to Revelation 3. Schlagen wir zur Offenbarung 3. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Again, bless these words to our hearts. Und segne diese Worte in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, just quick review. We're now zur Wiederholung. We're on the fourth church now. Wir werden heute die vierte Gemeinde besprechen. We studied Ephesus. Wir haben Ephesus studiert. Smyrna. We studied Pergamum. Pergamum. We studied Thyatira. Thyatira. Thyatira. Okay, and now we're studying the church of Sardis. Und heute werden wir uns mit der Gemeinde von Sardis beschäftigen. Again, they speak of eight church ages. Und die symbolisieren Gemeindezeitalter. First historical churches in the first century. Also erstens historische Gemeinden im ersten Jahrhundert. Then churches of all times. Und dann Gemeinden in allen Zeitaltern. Then church ages. Und dann Kirchenzeitalter. And then individuals. Und auch einzelne Menschen. So you can be a suffering church in the church of Thyatira. You can be a suffering individual in the church of Thyatira. Du kannst jemand sein, der leidet in einer Gemeinde von Thyatira. You can be a superstitious believer in an Ephesus church. Oder ein abergläubiger Gemeinde in einer Gemeinde, die wie Ephesus ist. So remember, Ephesus was a church serving without joy. Ephesus war eine Gemeinde, die gedient hat, aber ohne Freude. Smyrna was the suffering church. Smyrna war die leidende Gemeinde. Pergamum was the sensual church. Pergamon war die sinnliche Gemeinde. Thyatira was a superstitious church. Thyatira war eine abergläubige Gemeinde. Because teachings had come in that were not in the scripture. Denn Lehren waren eingedrungen, die nicht aus der Schrift kamen. They were believing things that had no objectivity. Sie haben an Dinge geglaubt, ohne jede Objektivität. Today the church of Sardis. Und heute werden wir die Gemeinde von Sardis durchnehmen. So let's go on our church age calendar for a moment. Und schauen wir uns das auf unserem Kalender bezüglich der Gemeindezeitalter an. Und es wird eine andere neue Zeitperiode beginnen. So from 33 to 100, again we have the church of Ephesus. Von 33 bis 100 haben wir die Gemeinde von Ephesus. That's the apostolic church. Das ist die apostolische Gemeinde. That suddenly toward the end was serving without joy. Die schlussendlich ohne Freude gedient hat. Die nächste Generation. From 54 all the way to 312 we have the suffering church. Und vom Jahr 54 bis 312 haben wir die leidende Gemeinde. That starts from Nero. Das beginnt mit Nero. All the way to bis zu Konstantin. Constantine. When he made Christianity legal. Also in the empire, das he Christentum made it the state religion. Einführte. And then we have the church. Then that starts the church of Pergamum, which is the worldly church. Und dann beginnt die Gemeinde von Pergamon, und das ist die weltliche Gemeinde. But we're just calling it sensual because I like the S. Und wir werden sie aber die sinnliche bezeichnen, weil mir das gefällt, wenn alles mit S anfängt. Yeah, the serving without joy, die the suffering, ohne the sensual. Freude. Die Leidende, die the Sinnliche, superstitious, die Abergläubige. And today the sleeping church. Und heute kommen wir zur schlafenden Gemeinde. And from the worldly church was from 312 to 606. Und die weltliche Gemeinde, die dauerte an von 312 bis 606. Last week we talked about the superstitious church starting with the first pope. Letzte Woche haben wir über die abergläubige Gemeinde gesprochen und die hat mit dem ersten Papst begonnen und hier ist nicht die Rede von der katholischen Kirche. Aber danach sind viele Dinge in die Gemeinde eingedrungen, die nicht in der Bibel waren. Sehr viele Dinge, die eingedrungen sind, zum Beispiel das Gebet für die Toten, all kinds of things, purgatory, alle möglichen Sachen, das Fegefeuer, baptizing the babies, oder die Kindertaufe, a lot of stuff that could not be backed by the scripture. Sehr viele Dinge, die man nicht durch die Bibel unterstützen konnte, so belegen konnte. Under the category of superstitious because it's not objective. Und wir haben das unter der Kategorie here. Abergläubig eingeordnet, weil es nicht objektiv ist. That continues to today. Und diese Gemeinde dort an bis that heute. Doesn't mean that all all Catholic churches are emphasizing that, or all priests. Und das bedeutet jetzt nicht, dass alle katholischen Kirchen oder alle Priester das betonen. I've met some very God-fearing priests who love Jesus. Ich habe einzelne Menschen getroffen oder einzelne Priester, die Gott sehr gefürchtet haben. Now we enter into another age of Sardis. Und jetzt treten wir ein in ein neues Zeitalter, das Zeitalter von Sardis. Which starts 1520 with the Reformation. Im Jahr 1520 mit der Reformation. With Martin Luther. Mit Martin Luther. So, the Church of Thyatira goes from 606 all the way to the Second Coming. Die Gemeinde von Thyatira, die kommt vor vom Jahr 606 bis zur Wiederkunft Christi. The Reformation goes all the way to the Second Coming. Und auch die Reformation dauert an bis zur Wiederkunft Christi. These churches are overlapping. They're all actually continuing all the way to the Second Coming. Diese Gemeinden überschneiden sich und existieren zusammen bis zur Wiederkunft. Even the suffering church. Auch die leidende Gemeinde. So, today we study the fourth. And this will be the Church Heute of the Reformation. Studieren wir die vierte und das wird die Gemeinde der Reformation sein. Okay, let's read, starting with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. To the angel, chapter 3, to the angel of the church in Sardis write. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe. These are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. Dies sagt der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Now he has nothing really good to say about this church. Und hat nicht wirklich etwas Gutes zu sagen über diese Gemeinde. I know your deeds. Ich kenne deine Werke. You have a reputation of being alive, but you are dead. Dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. And that's the Reformation Church. Und das ist die Reformationskirche. Reformation was fantastic. Die Reformation war fantastisch. When it started. Am Anfang. But quickly it just took on rituals again. Aber sehr schnell haben sie auch wieder diese Rituale angenommen. Without statues, without images. Ohne Statuen, ohne Bilder. But with ritual. Aber das Ritual war And it dann. Had a name that it was alive. We are the Reformed Church. Und sie hatten den Namen, dass sie gelebt haben. Sie sind die reformierte Gemeinde. But it's dead. Aber sie ist tot. I have met people who are Roman Catholic who are more spirit-filled than people who are Protestant. Ich habe Leute kennengelernt, das waren Katholiken, aber die waren geistgefüllter als Protestanten, als manche. And the Protestant Church has a name as though it lives, and oftentimes it is more dead than the church that it says we reformed from. Und die protestantische Gemeinde, die hat den Ruf, dass sie lebt, aber manchmal ist sie noch toter als die Gemeinde, die sie angeblich reformiert hat. I've met bigger Pharisees in the Protestant world than I did in the Catholic world. Ich habe ärgere Pharisäer in der protestantischen Welt kennengelernt als in der katholischen Kirche. I come from both worlds. Und ich komme aus beiden I was Welten. Raised Roman Catholic. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Two years as a Christian, I was in the Roman Catholic circle. Und in meinen ersten zwei Jahren, als ich Christ war, war ich in römisch-katholischen Kreisen. And now I'm a Protestant preacher, pastor. Und jetzt bin ich ein protestantischer Prediger, But I have run into the most incredibly proud Pharisees in the Protestant circle. Aber in protestantischen Kreisen sind mir die schlimmsten Pharisäer untergekommen. So, you have a name that you live, but you are dead. Du hast den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. So, this doesn't apply to all, of course. We're talking about a time. Natürlich gilt das nicht für alle Gemeinden, sondern wir sprechen über ein Zeitalter, über eine Zeit. And so just because I say I'm Protestant does not mean that I'm walking with Jesus. Und nur wenn ich behaupte, dass ich Protestant bin, heißt noch lange nicht, dass ich mit Jesus wandle. Okay. So let's read a little further. You have a name that you live, but you're dead. Wake up. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Wach auf. That's why we call it the sleeping church. Und deswegen nennen wir das die schlafende Gemeinde. Wake up, strengthen what remains and is about to die. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. I mean, Jesus is really tough here, isn't he? Jesus nimmt sich hier kein Blatt vor den Mund. But when he looks down at the earth, he is judging every church that calls itself Christian. Aber wenn er auf die Erde herunterschaut, dann richtet er jede Gemeinde, die sich selbst christliche Gemeinde nennt. 1,2 Billion people in the world that call themselves Christian. Ich glaube, es gibt 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die sich selber als Christen bezeichnen. And Jesus is judging it here. Und Jesus spricht hier ein Urteil über sie aus. I mean, how many people call themselves Christian and they have no life with God? Wie viele Leute bezeichnen sich selbst als Christen, aber sie haben kein Leben mit Gott? And how many churches call themselves Christian, but there's no spirit there? Und wie viele Kirchen nennen sich christliche Gemeinde, aber es gibt keinen Geist dort? It's dead. Sie sind tot. So Jesus is addressing this here. Und Jesus spricht das hier an. Verse 3, remember therefore what you have received and heard. Vers 3, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Obey it and repent. Und bewahre es und tue Buße. If you do not wake up, wenn du nun nicht aufwachst, I will come like a thief, werde ich kommen wie ein Dieb. And you will not know at what time I will come to you. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Now, Jesus comes as a thief in Revelation 16:15. Jesus kommt wie ein Dieb in Offenbarung 16:15. Which is another testimony that these are time periods. Und das ist wieder ein Beweis dafür, dass das Zeitperioden sind. Because Sardis was destroyed by an earthquake sometime in history. I don't know the date. Denn Sardis wurde irgendwann in der Geschichte, ich weiß nicht das genaue Datum, von einem Erdbeben zerstört. And that church doesn't exist. Und diese Gemeinde existiert nicht But mehr. Jesus speaks to that church, aber Jesus spricht zu dieser Gemeinde as existing when he returns. Und sagt von ihr, dass sie existiert, wenn er wiederkommt. So, let's go to verse 4. Gehen wir zu Vers 4. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Aber du hast einige wenige Namen in Sardis, die ihre Kleider nicht besudelt haben. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. He who overcomes will like them be dressed in white. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. I will never blot out his name from the book of life. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. The book of life is the book of those who are living. Das Buch des Lebens ist das Buch all jener, die leben. And when you die without Christ, und wenn du ohne Christus stirbst, your name is blotted out of the book of living, of the living. Dann wird dein Name aus dem Buch des Lebens ausgelöscht. But will acknowledge his name before my Father and his angels. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Isn't that amazing? He will acknowledge us before his Father. Ist das nicht unglaublich? Er wird unseren Namen vor seinem Vater nennen. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sorry. Okay, let's talk about being dead. Sprechen wir darüber, tot zu sein. You have a name that you live, but you're dead. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. He's addressing a number of things here. First, er spricht hier eine Reihe von Dingen an. Professing Christians. Zuerst Leute, die von sich behaupten, dass sie Christen seien. And he's very aware of this. Und ihm ist das sehr bewusst. He knows every person on earth who says he's a Christian. Er kennt jeden einzelnen Menschen auf der Erde, der von sich sagt, dass er Christ sei. And has no relationship with him. Und keine Beziehung hat mit ihm. And he will say to them in Matthew 7. Und er wird zu ihnen sagen in Matthäus 7. Verse 20, I never knew you. Vers 20, ich habe euch nie gekannt. I never knew you. Ich habe euch nie gekannt. You had a name, du hattest einen Namen, but you were dead. Aber du warst tot. So dead speaks of no relationship with God. Tod, das bedeutet keine Beziehung zu no Gott. Contact. Kein Kontakt. My life is not in you. Mein Leben ist nicht in dir. But it also speaks of real Christians. Aber es bezieht sich auch auf echte Christen. Who are not walking with God. Die aber nicht mit Gott gehen. Who are living in the world, or we could call them worldly. Die in der Welt leben. Wir könnten sie auch als weltlich bezeichnen. This is what the term ungodly means. Und das ist, was der Terminus gottlos bedeutet. Romans 1:18. In Römer 1:18. The wrath of God is coming against all ungodliness. Der Zorn Gottes wird ausgegossen auf alle Gottlosigkeit. It just means you're living without God. Das bedeutet einfach, dass du ohne Gott lebst. And professing Christians are living without God. Und Leute, die sich Christen nennen, leben ohne Gott. But real Christians live without God too. Aber es gibt auch echte Christen, die auch ohne Gott leben. So the application is to us. Und deswegen bezieht sich das auf you uns. Have a name that you live, du hast den Namen, dass du lebst. But you're dead. Aber ihr seid tot. We've been born again. Wir sind wiedergeboren. Or we even profess to be born again. That's another category. Oder wir bekennen das sogar, dass wir wiedergeboren sind. The professing born again Christian. Die das eben lauthals verkünden, dass sie wiedergeboren sind. Here's the professing Christian. I am a Christian. Das sind also die Leute, die von sich sagen, baptized when I was a child. I'm a Christian. Ich wurde als Kind getauft, also bin ich ein Christ. What do you think? I'm a Buddhist? I'm a Christian. Was glaubst du? Soll ich ein Buddhist sein? Ich bin doch ein Christ. You think I'm a Muslim? I'm a Christian. Glaubst du, ich bin ein Moslem? Ich bin ein Christ. Born in Austria? Ich bin in Österreich geboren. I'm a Christian. Ich bin ein Christ. The professing Christian, right? Die sich selbst als Christen then bezeichnen. You have the professing born again Christian. Und dann hast du die Leute, die von sich sagen, dass sie wiedergeborene Christen sind. I'm not just a Christian. What do you think? I'm a professing Christian? What do you think? I'm just a professing Christian? Was glaubst du, dass ich einfach nur sage, dass ich Christ bin? I'm a professing born again Christian. Ich bin sogar ein Christ, der wiedergeboren ist. My life has been changed. Mein Leben ist verändert worden. But has it been? Ist es wirklich verändert worden? This is the question. Das ist die Frage. God knows. And Gott weiß es. A lot of people are professing that their lives have been changed when their lives are not changed. Und viele Leute behaupten, dass ihr Leben verändert worden ist, aber ihr Leben wurde nicht verändert. And then there's category number 3 would be the real Christian. Und die Kategorie Nummer 3 wären die echten Christen. Whose life was changed. Deren Leben verändert wurde. But now it's changed back. Aber jetzt hat sich ihr Leben wieder umgekehrt zurückverwandelt. And the main reason is because of, I would say, carelessness. Und der Hauptgrund dafür war, dass sie nicht achtsam waren, dass sie nicht aufgepasst haben. We could say two reasons. Ignorance. Man könnte zwei Gründe nennen. Die Unwissenheit. Ignorance because of carelessness. Unwissenheit, weil sie eben nicht Acht gegeben haben. And recklessness. Oder Rücksichtslosigkeit. Because of arrogance. Es war ihnen einfach egal, weil sie arrogant waren. And there are born again Christians who are children of God. Und es gibt wiedergeborene Christen, die Kinder Gottes sind. Who enter into arrogance. Die in diese Arroganz verfallen. A situation comes up. Eine Situation ergibt sich. And Hebrews 12:15 is fulfilled. Und Hebräer 12:15 erfüllt sich. Like Esau. Wie Esau, a root of bitterness springs up. Es sprost eine Wurzel der Bitterkeit auf. And it says it defiles many. Und sie verschmutzt viele. And many can also still be only 5%. Und viele, das können auch nur 5% sein. But Kenneth Weiss says that this word many means most. Aber Kenneth Weiss sagt, dass dieses Wort viele bedeutet die meisten. He says that he's a Greek scholar. Das ist ein griechischer Schriftgelehrter. And he says that most Christians become defiled. Und er sagt, dass die meisten Christen verunreinigt werden. And Hebrews 12:15, because they become bitter toward God. Gemäß Hebräer 12:15, weil sich Gott gegenüber verbittert werden. And you see it here, their garments are soiled. Und man sieht hier, ihre Kleider sind besudelt. So they wear a garment. Sie tragen ein Gewand. But it's got spots all over it. Aber es hat überall Flecken. And here's greed. Here's a little lying. Da ist ein bisschen Gier, ein bisschen eine Lüge. Cheating on the taxes. Der Steuerhinterziehung. And unkindness and not no forgiveness and. Und also nicht vergeben wollen, Unfreundlichkeit. And in the eyes of God, your garment is filthy. Und in den Augen Gottes ist dein Kleid dann schmutzig. But what do you care about, God? Aber why do you care? Warum ist es dir so wichtig? Because you're bitter toward God. Aber es ist dir eigentlich egal, weil du Gott gegenüber verbittert bist. And Romans 8:28 is not true. Und Römer 8:28 stimmt dann nicht mehr. All things don't work to the good. Es dient nicht alles zum Besten. I wanted to marry her. Ich wollte die heiraten. She didn't marry me. Aber sie wollte mich nicht. She married him. Sie hat einen anderen geheiratet. And that's it. Und jetzt ist es aus mit uns. God said he will give me the desire of my heart. Gott hat gesagt, dass mir das Verlangen meines Herzens gibt. And he didn't. Aber hat es nicht getan. Also, that's it. Es ist vorbei mit uns. And we become bitter. Du wirst verbittert. And then we drift away from the living God. Und dann weichen wir ab von dem lebendigen Gott. Hebrews 3:12. In Hebräer 3:12. Beware. Hütet euch, habt Acht. That any one of you, dass keiner von euch, und das kann jedem passieren, of you depart, dass niemand abweicht, through an unbelieving evil heart, wegen seines ungläubigen und bösen Herzens, an unbelieving, ein ungläubiges, evil heart, böses Herz, from the living God. Dass abfällt vom lebendigen Gott. We depart from the living God. Wir fallen ab vom lebendigen Gott. Because we don't think things really work to the good. Weil wir nicht glauben, dass die Dinge wirklich zum Besten dienen. Look, let me just explain it to you. Ich erkläre es dir mal. I was my father's favorite son. Do you understand me? Ich war der Lieblingssohn von meinem Papa. Verstehst du das? I did good all my days. Ich habe mein ganzes Leben lang nur was Gutes getan. I just wanted to love my brothers. Ich wollte einfach nur meine Brüder lieb haben. What do they do to me? Und was haben sie mir angetan? They sell me as a slave. Die verkaufen mich in die Sklaverei. They throw me into a pit. Schmeißen mich in eine Grube. And here I live in Egypt. Und jetzt lebe ich in Ägypten. And then I'm serving God in Potiphar's house. Und ich diene Gott im Hause des Potiphar. And his wife accuses me of trying to rape him. Und seine Frau behauptet, dass ich versucht habe, sie zu vergewaltigen. And here I am in this prison. Und jetzt sitze ich in diesem Gefängnis. So you tell me, und du willst mir erzählen, do all things work to the good? Dass alles zum Guten dient? You tell me. Willst du mir das wirklich weismachen? You tell me I have no reason to be bitter. Und du willst mir erzählen, dass ich keinen Grund habe, verbittert zu sein. And then you accuse me of departing from God. Und dann wirfst du mir noch vor, dass ich von Gott abgefallen bin. I think God departed from me personally. Nein, ich persönlich glaube, dass Gott von mir abgefallen ist. I don't believe all things work to the good. Ich glaube nicht, dass alles sich zum Guten dient. And then it moves into evil. Und dann kommt es zum Bösen. Then you defend your sin. Verteidigst du deine Sünde. And that's what evil is. Und das ist das Böse. So, why am I living with this woman? Warum lebe ich mit dieser Frau zusammen? Well, I mean, if all things don't work to the good, I've got to take situations into my own hands. Wenn nicht alles zum Guten dient, muss ich die Dinge in meine eigenen Hände nehmen. And personally, und ich persönlich, I'm not sure if I agree with God. Ich bin nicht sicher, ob ich da mit Gott übereinstimme. Das ist die Definition vom Bösen. I'm walking down the street. Ich gehe die Straße entlang. I'm away to the pizzeria. Und ich sehe deine Pizzeria. I'm going to the pizzeria. Also ich bin auf dem Weg zur Pizzeria. I walk by a bar. Ich gehe vorbei bei einer Bar. I look in. Ich schaue hinein. There's two guys from the church. Und da sitzen zwei Männer aus der Gemeinde. And I look and they're just drinking away. Und die saufen da halt. And I walk in. Und ich gehe hinein. And I say, how you guys doing? Und sag, wie geht's euch Burschen? And there's two attitudes. Und dann gibt's zwei Einstellungen. One of them thinks, oh, I can't believe this. Und der eine denkt sich, ich kann es nicht fassen. This is incredible. Das ist unglaublich. Yeah, we're not doing so good. Uns geht's nicht so gut. You know, his wife left him, my wife left me, and we're not doing so good. Uns geht's nicht so gut. Unsere Frauen haben uns verlassen. But he knows it's wrong. Aber er weiß, dass es nicht richtig ist. But the other one, aber der andere, begins to excuse. Der hat eine Ausrede. You see, it's evil. You begin to defend your sin. Wenn du beginnst, deine Sünde zu verteidigen, dann bist du in das Böse hineingefallen. Und so wird dein Glaube tot, so stirbt dein Glaube. We depart from the living God. Weil wir abweichen von dem lebendigen Gott. Beware, lest any one of you, including myself, depart from the living God. Habt Acht, dass nicht irgendjemand von euch und ich eingeschlossen abweicht vom lebendigen Gott. I remember one time I was having a tough time living here in Austria. Ich erinnere mich, mir ist es einmal wirklich schlecht gegangen hier in Österreich. And things were not working to the good and I just was getting sick of it. Und es hat nicht alles zum Guten gedient und ich hatte einfach genug davon. I said, God, you know what? Und ich habe gesagt, Gott, weißt du was? I'm having a problem with you. Ich habe ein Problem mit dir. And then God, I spent some time with him and I just said, I talked to him. Und ich habe Zeit mit Gott verbracht und habe mit ihm gesprochen. And he just said to me, und er hat zu mir gesagt, you want to go back to America? Willst du zurückkehren nach Amerika? If you go, wenn du gehst, I'll bless you. Werde ich dich segnen. I'll bless you there, I'll bless you here. Just ich segne make up your mind. Dort und hier, entscheide dich. You're not here. This you're not here in prison. Du bist hier nicht im Gefängnis. You're here because you want to be here, right? Du bist hier, weil du hier sein wolltest, oder? Make up your mind. Du kannst dich entscheiden. If you want to go back, I'll bless you in everything you do. Wenn du zurückgehen willst, dann segne ich dich bei allem, was du tust. And it was so freeing to me. Und das hat mich so befreit. That I just wanted to stay all the more. Dass ich umso lieber bleiben wollte. We have to just beware that we don't depart from the living God. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir nicht abweichen vom lebendigen Gott. Joseph's blessing was right around the corner. Josefs Segen stand unmittelbar bevor. Can you imagine just that moment when Pharaoh slips his ring on Joseph's finger? Könnt ihr euch diesen Moment vorstellen, wie der Pharao seinen Ring dem Josef an den Finger gesteckt hat? Did you read Prime Time devotional yesterday? It was about Joseph. Habt ihr gestern diese Andacht in Prime Time gelesen, da ging es um Josef? It's amazing. It said this. Und da stand Folgendes. That when what you wanted with all your heart, wenn das, was du aus ganzem Herzen wolltest, becomes a secondary thing, wenn das nur mal eine Nebensache ist, you have reached maturity. Dann bist du zur Reife gelangt. Because the thing that God put on your heart, denn das, was dir Gott aufs Herz gelegt is hat, what he wants. Ist das, was er will. But he wants you to have it as a secondary thing. Er will, dass es für dich eine Nebensächlichkeit ist. And you know, I just remember wanting to sing so bad in church. Und ich erinnere mich, ich wollte unbedingt in der Gemeinde singen. I mean, I used to, you know, I'm 18 years old, 19, practicing guitar and just ich bin 18, 19 und ich übe and then, ständig okay, auf der Rob's Gitarre. Gonna come up and sing a song now. Und ich wünsche mir, dass jemand sagt, Rob wird jetzt auf die Bühne kommen und sagen, out of my mind, und er wird you know, singen. Singing, you know. Und ich habe das wirklich, and das hat mich so gefreut. Also and how was it? Also wenn das jemand gemacht hat und dann wollte ich immer wissen, und wie war ich? Like it? Was I good? Hat es euch gefallen? Shall war I ich sing gut? Again? Und soll ich wieder singen? And after a while, und nach einer Zeit lang, you don't even want to sing. Dann wollte ich nicht einmal mehr singen. But I mean, I still was singing, you know. Natürlich habe ich auch weiter gesungen. But someone says, "Can Rob sing a song?" It's like, no, I don't want to sing a song. Wenn dann jemand gesagt hat, kann der Rob ein Lied singen, sing habe ich mir gedacht, nein, eigentlich okay, will ich ja gar nicht. What should I sing? Oh, I can't remember a song. Und dann habe ich mir gedacht, was soll ich singen? Mir okay, fällt kein I Lied got a song. Ein. Ich habe doch sing ein a song, Lied. Und dann singst du ein Lied. And you forget you sang. Und dir fällt nicht einmal mehr auf, dass du gesungen hast. Say, that was great. Und die Leute sagen, das war großartig. That was great. The song you sang. Was war großartig? Ah, das Lied, das du gesungen Did hast. Did I sing a song? Habe ich gesungen? And what you wanted to do, und das, was du tun wolltest, becomes secondary, wird eine Nebensache für dich. then you've reached maturity. Und wenn das so ist, dann hast du die Reife erreicht. But you're still doing it in obedience. Und du machst es noch immer im Gehorsam. Which brings us back to the text. Und das führt uns zurück zum Text. Remember what you received. Denke daran, was du empfangen hast. And obey. Und gehorche. Walk in obedience. Wandle im Gehorsam. Get beyond doing it just for the adrenaline. Wachse darüber hinaus, dass du das tust, nur weil du daraus einen Adrenalinstoß beziehst. Walk in obedience. Wandle im Gehorsam. Some, you know, don't go to church just because the girl that you're going to meet is there. Und geh nicht nur einfach in die Gemeinde, weil du dort ein Mädchen treffen willst. And maybe you'll meet somebody. That's okay. Oder wenn du, weil du ein Mädchen kennenlernen willst. Und wenn du jemanden kennenlernst, dann for ist das okay. Time. But eine Zeit lang. It's just got to be where we get to the point where it's obedience. Aber irgendwann musst du an den Punkt gelangen, wo du es aus Gehorsam tust. And Lord, you know, I hate this prison. Und Herr, ich hasse dieses Gefängnis. But I'm gonna live my whole life believing. Aber ich werde mein ganzes Leben lang glauben. That it works to the good. Dass es zum Guten dient. And if I'm the first person who stands before you. Und wenn ich der erste Mensch bin, der vor dir steht. And I'm in the line, ready to go before the Lord. Und ich stehe als nächster in der Schlange. Do you think I'll stand there in line? Und glaubst du, wenn ich da angestellt bin? Okay, nationals to this side, citizens to the left, please. You know. Also die Bürger zur linken. EU people in that line and you know. And zur linken, also die gut, die Bösen darüber und die Guten da. No, the EU people, you know. Also die, people with die EU-Leute. You know, form a line over here and you know. Yeah. Okay, and also, look, when the Lord calls you, move quickly, okay, also because there's EU-Bürger a lot of people. EU-Bürger nach links und die Nicht-EU-Bürger nach rechts und wenn der Herr euch ruft, dann bitte yeah, when the green light goes on, move quickly, come on, also move wenn it, das move grüne it. Licht right, brennt, next, dann beeilt euch ein bisschen. Okay, ihr kommt go. Als nächster. Do you think there's going to be someone in the line waiting? Glaubt ihr, dass da jemand angestellt sein wird und darauf wartet? Saying, I can't wait till I get in there. Und sich sagt, ich kann es kaum erwarten, bis ich drankomme. Denn es hat nicht alles zum Besten gedient. Und ich habe Gott geliebt, aber es hat nicht zum Besten gedient und ich werde es ihm beweisen. Nobody will be able to. Kein Nobody will Mensch be able wird das können. To, what's the word? Contradict Romans 8:28. Niemand wird Römer 8:28 widerlegen können. So, let's beware that through an unbelieving evil heart. Passen wir auf, dass durch ein ungläubiges böses Herz. And that might be unbelief in the sacrifice of Christ. Und das kann jetzt Unglauben an das Opfer Jesus sein. So I remain an unbelieving professing Christian. Dass ich ein bekennender Christ zwar bin, aber ungläubig. Unbelieving professing Christian. Yeah. Yeah. And I may be, it may be unbelief as a true believer. Und dass ich ungläubig bin, obwohl ich ein echter Gläubiger bin. In his plan. Und ich glaube aber nicht an seinen you know, Plan. I'm sorry, I can't obey him here. Tut mir leid, aber da kann ich ihm nicht gehorchen. You know, I've been doing this business like this for so long. Ich tue das jetzt schon so lange. Do you realize if I was to be honest, what would happen to me? Ich habe mein Geschäft schon so lange und weißt du, wenn ich wirklich ehrlich wäre, was mit mir passieren They'd würde? They put me in prison. Die würden mich ins Gefängnis stecken. I gotta finish it out like this. I'm sorry. Ich muss leider so weitermachen. So, tut mir leid. Unbelief that God can work it to the good if you're honest. Unglaube, dass Gott es zum Guten wenden kann, wenn du ehrlich bist. And then you defend your sin. Und du verteidigst deine Sünde. And you are separated from God. You are dead. Und du bist getrennt von Gott. Du bist Because God tot. Will never honor that. Denn Gott wird das niemals ehren können. And sometimes we got to make a decision to obey Him that seems like it's going to cost us everything. Und manchmal müssen wir uns entscheiden, ihm zu gehorchen, auch wenn es so aussieht, als wenn uns das alles kosten wird. And it doesn't really cost us anything. Aber es kostet uns in Wirklichkeit I'm sorry, nicht. Let's say this again. We're going to have to make a decision that seems like it's going to cost us everything. Also wir müssen eine Entscheidung treffen und es schaut so aus, als ob diese Entscheidung uns alles kosten wird. I can't obey him. Und wir sagen, ich kann ihm nicht gehorchen. And then we lose our relationship to him. Und dann verlieren wir unsere Beziehung zu ihm. Because we didn't obey. Weil wir nicht gehorcht haben. So he says, repent. Und er sagt, tu Buße. And we can repent of unbelief. Und wir können Buße tun vom Unglauben. In light of Hebrews 12:15. Im Lichte von Hebräer 12:15. Bitter toward the plan of God. Bitterkeit dem Plan Gottes gegenüber. And then we can repent of evil. Und wir können Buße tun vom Bösen. Defending our sin. Davon, dass wir unsere Sünde verteidigen. And if we repent, und wenn wir Buße tun, our relationship will be restored. Dann wird unsere Beziehung wiederhergestellt. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute. That you are a living God. Dass du ein lebendiger Gott bist. That we can talk to you. Dass wir mit dir reden können. And we can enjoy fellowship with you. Und dass wir Gemeinschaft mit dir genießen können. I pray tonight, Lord, that you would speak to us. Und ich bete heute, dass du zu uns sprichst. If there's an area where we're not living in obedience, wenn es einen Bereich gibt, wo wir nicht im Gehorsam leben, we just know that we're either cheating or lying, und wo wir wissen, dass wir betrügen oder lügen, or we're stealing from our boss, wo wir unseren Chef bestehlen, or we're doing something we just know I should not be doing this, wo wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten. Father, forgive us. Vater, vergib uns. Cleanse us. Und reinige uns. And help us to walk with you. Und hilf uns, mit dir zu wandeln. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.